Samstagabend-Problempaket, die P1-Diskothek. Wir haben breitreifen Alus und einen aufgeklebten bösen Blick. Ein respektabler Autokorso von immerhin drei. Ein Punto, ein Corsa, ein tiefer gelegter A2. Mit quietschenden 17 Zöllern machen wir vor der Disco Halt. Respekt ist die Währung, in der man hier zahlt. Autotüre geht auf, eine Bierdose fällt raus. Lässig draufgetreten bleibt sie am Cowboy-Boot kleben. Kann schon mal passieren bei so vielen Bieren. Hauptsache beim Türsteher nicht auf allen Vieren. Am Einlass der Erdkan, Olaf unser Lahn, sofort an ihm dran, fordert freies Geleit für den gesamten Clan. Komm, steh hier vor der Tür, die alles bedeutet. Heißt, heute gibt's kein Asyl für die ganz schlechten Leute. Unser Leben war vergebens, die Zeit unseres Lebens. Gerüpelt und gesoffen steht die Tür nicht mehr offen. Komm, steh hier vor ihm, sein oder nicht sein. Glaubt ihr echt, wir lassen jeden Deppen hier rein? Unser Leben war vergebens, die Zeit unseres Lebens. Gerüpelt und gesoffen steht hier die Tür nicht mehr offen. Mit meiner Ische ganz im Trend vor der 8 zur heiligen Kirche. Die vergangenen 12 Stunden im Kreise der Kumpane. Poker, Qualm und Kurze geben mir eine mächtige Fahne. Was sie nicht weiß, ich hab das Haus verzockt. Dafür hab ich aber echt den Pokertisch gerockt. Zum Frühstück gab's zur Krönung Tequila und Gras. Die Wirklichkeit läuft jetzt in Zeitlupe ab. Meine Blase schreit nach einem Baum, der Himmel schön blau. Warum muss ich in die Kirche mit dieser Frau? Halb stolperig und halb zieht sie mich mit. Da versperrt den Weg der Vize-Messias mit finsterem Blick. Komm, steh hier vor der Tür, die alles bedeutet. Heißt, heute gibt's kein Asyl für die ganz schlechten Leute. Unser Leben war vergebens, die Zeit unseres Lebens. Gerüpelt und gesoffen steht die Tür nicht mehr offen. Komm, steh mir vor ihm, sein oder nicht sein. Glaubt ihr echt, wir lassen jeden Deppen hier rein? Unser Leben war vergebens, die Zeit unseres Lebens. Gerüpelt und gesoffen steht hier die Tür nicht mehr offen. Am Sonntagnachmittag Wilhelmine und Josef, die ich so wahnsinnig mag. Etikette, Bierverstecke, Charakter vergrab. Das bisschen Rest Charakter, das ich ohnehin nur noch hab. Im Vorgarten zwischen Golfrasen und Blümchenbeeten überkommt es mich und ich muss mich ganz schrecklich übergeben. Metamorpher, Cognac, Weinschnaps und Bier schließen jetzt Bekanntschaft mit dem Gartenzwerg hier. Ich stürze, ich falle, ich umarme den Zwerg. Der Blick der Schwiegermama ein Foto wert. Das Foto macht aber stattdessen der Schwiegerpapa von mir. Ich im Beet zwischen Tulpen und Bier. Komm, steh hier vor der Tür, die alles bedeutet. Heißt, heute gibt's kein Asyl für die ganz schlechten Leute. Unser Leben war vergebens, die Zeit unseres Lebens. Gerüpelt und gesoffen steht die Tür nicht mehr offen. Komm, steh mir vor ihm, sein oder nicht sein. Glaubt ihr echt, wir lassen jeden Deppen hier rein? Unser Leben war vergebens, die Zeit unseres Lebens. Gerüpelt und gesoffen steht hier die Tür nicht mehr offen. Thank you. feuchten Jahren hat meine Ische sich geliftet, ist mit einem anderen zu ihren Eltern und hat mich kurz vorher vergiftet. So stehe ich kaum bange am Ende einer Schlange vor einer rosa Wolke, einige warten hier wohl schon recht lange. Vorn beim rosa Licht gibt's wohl das jüngste Gericht. Doch noch sind wir hier und ich schmeiß 'n Runde Bier. Für alle Assis und Proleten und Unfromme mit dicker Hose. Für uns ist schließlich nichts sicher, außer dieser letzten Bierdose. Erzengel Gabriel und ein gewisser Lutz machen mit. Und so singen wir vor dem Casting ein lustiges Lied. Auch wenn's dem Chef nicht gefällt, wie seine Engel lallen. Wir werden weiter trinken, bis wir von den Wolken fallen. Komm, steh vor der Tür, die alles bedeutet. Heißt, heute gibt's kein Asyl für die ganz schlechten Leute. Unser Leben war vergebens, die Zeit unseres Lebens. Gerüpelt und gesoffen steht die Tür nicht mehr offen. Komm, steh mir vor ihm, sein oder nicht sein. Glaubt ihr echt, wir lassen jeden Deppen hier rein? Unser Leben war vergebens, die Zeit unseres Lebens. Gerüpelt und gesoffen steht hier die Tür nicht mehr offen.